Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, den 18. Februar 97. Hier die verlangte Geschichte der Niederlande. Fast zweifle ich, dass ich von den übrigen historischen Büchern zu Wilhelms Biografie Gebrauch machen werde. Es ist etwas in diesem Stoffe, das mich abschreckt, das höchst Unpoetische in Wilhelms Charakter. Geschicklichkeit in Ausführung seiner Plane, Ablauern des günstigen Moments, Erfindungsgeist in der politischen Taktik, Standhaftigkeit im Unglück lässt sich ihm nicht absprechen, aber seine Zwecke werden ihm durch die Ereignisse aufgedrungen und vergrößern sich bei dem glücklichen Erfolg. Sie sind nicht das Produkt einer republikanischen Begeisterung. In der Wahl der Mittel ist er nicht selten unedel. Kurz, in einer Geschichte der niederländischen Revolution spielt er eine wichtige Rolle, aber isoliert als Mensch erscheint er nicht zu seinem Vorteil. Überhaupt sind jetzt die historischen Aufsätze in den Horen schon häufig genug. Auch muss ich dir gestehen, dass ich noch immer der Geschichte keinen rechten Geschmack abgewinnen kann. Mich stört immer das Lückenhafte in den Materialien, und es ist mir, als ob ich aus unvollständigen Akten einen Vortrag machen sollte. Das Gedicht »Die Freundschaft« in den Horen ist wohl von demselben, der im Almanache ein Lied nach dem Spanischen geliefert hat. Hier habe ich ungern den Reim vermisst. Unser Ohr scheint ihn bei dieser Gattung und Versart zu fordern. Auch störten mich die acht'gen Niederträchtigkeiten. Dass du vor dem September nicht mit dem Wallenstein fertig werden solltest, kann ich doch kaum glauben. Eher würde ich den Almanach diesmal weniger reich machen. Zu kleineren Gedichten finden sich doch auch Zwischenstunden. Gessler will im Herbst wieder bei uns sein. Seine Augenkrankheit hat ihm in Neapel wieder ein paar Wochen verdorben, und er will Richter in Göttingen darüber befragen. Er wird hübsche Sachen aus Italien mitbringen und scheint sich künftig ganz bei uns fixieren zu wollen. Die Berläbsch haben wir glücklich zu entfernen gewusst. Ich habe ihre Sommerstunden gelesen und bloß in einem Gedichte an Herder nach seiner Zurückkunft aus Italien einige Spuren von Talent gefunden. In den übrigen ist eine Armut des Geistes, die sich kümmerlich durch zusammengestoppelte Phrasen zu verbergen sucht. Wo man noch einen Gedanken findet, ist er größtenteils von Herder entlehnt. Dabei hat sie einen ebenso widrig vornehmen Ton als im Umgange. Burgsdorf sehen wir jetzt selten, da er mehr in der hiesigen Welt lebt. Er schwärmt auf Bällen herum und tanzt mehr, als ich für seine Gesundheit wünschte, da seine Brust nicht stark zu sein scheint. Dein Körner.